Ihr hört Püff bis zum Freien Radio in Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier im Noch-Pi-Radio-Verbund am Mittwochnachmittag um 16 Uhr. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Nachdem wir letzte Woche eine Sondersendung über einen Themenkomplex der 1968er, nämlich Black Power, hatten, wollen wir heute noch etwas weiter in der Geschichte zurückgehen mit einer weiteren Sondersendung. Wir gehen nochmal 50 Jahre zurück zum 9. November 1918, der Revolution in Deutschland, die unvollendet blieb und warum sie so wenig heute im Bewusstsein der Gesellschaft ist, was dort damals versucht wurde und nicht erreicht wurde und wer daran beteiligt ist und welche Mechanismen bis heute vorwirken. Das alles war Thema einer Kundgebung, die eben am 9. November 2018 vom Brandenburger Tor stattfand. Und ihr werdet gleich einige Reden hören, die dort gehalten wurden, die in sehr anschaulicher Art vergegenwärtigen, was damals passierte, warum Vorstellungen von Befreiung scheiterten und wer bis heute daran ein Interesse hat, dass das so bleibt. Ihr hört Reden von Bodo Zeuner, Doris Heinemann-Brooks und Rolf Becker. Die Standardkolumnen, die wir sonst in dieser Sendung haben, wie den Beitrag von Mumia Abu Jamal, können wir daher aus zeitlichen Gründen leider nicht bringen. Wir empfehlen dafür, die Seite von prisonradio.org aufzusuchen oder aber auch die Tageszeitung Junge Welt vom Montag. Der Demo-Ticker und die Veranstaltungshinweise, da empfehlen wir die Webblog www.stressfaktor.squad.net, um sich dort selbst zu informieren. Wir steigen ein mit dem ersten Redner, Bodo Zeuner. Ich habe mich in meinem privaten Umfeld umgehört unter sonst politisch gut informierten Menschen und die fragten, was? Du willst eine Rede halten zum 9. November vor 100 Jahren? Was soll denn da los gewesen sein? Dagegen kannten alle den 9. November als Tag des Mauerfalls 1989 und auch als Tag der NS-Pogrome 1938. Dass die Revolution von 1918 durch zufällige oder auch nicht zufällige andere Besetzungen des deutschen Schicksalstages 9. November verdrängt worden ist, das ist mit Sicherheit kein Zufall. Zufällig war, dass der Mauerfall 89 auf genau dasselbe Datum fiel, aber aus diesem Zufall ließ sich prächtig Kapital schlagen. Für den Mainstream stand der 9. November 89 für eine friedliche Revolution, für den Zusammenbruch der DDR, für den weltweiten Sieg des kapitalistischen Modells und für einen gestärkten deutschen Nationalstaat als dominierende Macht in Europas Mitte. Es traf sich gut, dass die vom NS-Regime 38 organisierten antijüdischen Mord- und Brandaktionen auch an einem 9. November begonnen hatten. Von den Nazis übrigens durchaus bewusst auf den Jahrestag der Revolution gelegt, die aus ihrer Sicht das Werk von Novemberverbrechern 1918 gewesen war. Nach 89 ließ sich in den Gedenkreden zum 9. November dann betonen, dass das neue, vergrößerte Deutschland selbstverständlich keine Wiedergeburt von Hitlers Großdeutschland sei. So ersparte man sich eine Auseinandersetzung mit dem Revolutionsgeschehen von 1819 und seinen bis heute nachwirkenden Licht- und Schattenseiten. Anders als die Bürgerbewegungen beim Zusammenbruch der DDR war die deutsche Revolution 1918 nicht friedlich. Zwar war ein schneller Frieden und das Ende des Kriegsleidens zunächst das zündende Motiv für die Matrosenaufstände und die Bildung von Soldaten- und Arbeiterräten, aber für diesen Frieden musste gekämpft werden. Von vornherein auch mit Todesopfern. Und diese Opfer steigerten sich 1919 in die Tausende. Selbstverständlich war die Novemberrevolution von 1918 auch nicht wie 89 prokapitalistisch, sondern mehr oder weniger explizit sozialistisch. In der Massenbewegung, die sich rasend schnell ausbreitete, wuchsen die Forderungen nach einer Enteignung der Großkapitalisten und der Großagrarier und nach demokratischer Mitbestimmung der Arbeitenden in den Betrieben. Daran zu erinnern, hätte den Rednern an den 9. November nach 1989 gut angestanden. Aber das hätte nicht gut in das herrschende Bild vom Sieg der westlichen Freiheit oder gar vom kapitalistischen Ende der Klassengegensätze, ja vom Ende der Geschichte gepasst. Aber dieses Ende hat bekanntlich nicht stattgefunden. Geschichte geschieht durch Veränderung, auch von Geschichtsbildern. In diesen Tagen kommen auch bisherige, wir schweigen nicht drum herum, etwas zur Bedeutung und Aktualität der Novemberrevolution zu sagen. Auch wir hier finden ja die Revolution sehr aktuell und haben uns deshalb versammelt. Ich will hier zwei Akteure, die bis heute existieren, ein wenig genauer betrachten, die deutschen Sozialdemokraten und die Gewerkschaften. Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Diese Parole aus den Arbeiterräten war damals verständlich. Gemeint waren vor allem die Führer des Feldzugs gegen die radikale Linke wie Ebert, Scheidemann und Noske. Gleichwohl war diese Parole nicht wirklich zutreffend, denn diese Führer wollten nie eine Revolution. Im Gegenteil, sie taten alles, um sie zu verhindern. Ebert, und da muss ich leider dem Gassenhauer-Text, der ihn gelobt hat, ein wenig widersprechen. Ebert war schon Anfang 1918 in die Leitung beim großen Munitionsarbeiterstreik eingetreten, um diesen Streik abzuwürgen. Mit demselben Ziel hatte sich Gustav Noske Anfang November in Kiel an die Spitze der revolutionären Bewegung gedrängt. Schon am Abend des 9. November schloss Ebert bekanntlich einen Bund mit der obersten Heeresleitung, einschließlich einer geheimen Telefonleitung. Die MSPD-Führer wollten einen geordneten Übergang zu einer konstitutionellen Monarchie nach britischem Modell und eine arbeitnehmerfreundlichere Sozialverfassung. Der Schwerpunkt lag auf geordnet. Im Zweifelsfall haben sie das Bündnis mit den reaktionärsten Kräften der alten Ordnung, jedem Zusammengehen mit allen radikaleren, kommunistischen, anarchistischen Kräften vorgezogen, auch um den Preis tausendfacher Opfer. Wenn heutige Historiker Eberts Politik als Strategie der Vermeidung eines Bürgerkriegs rechtfertigen, ist das ein Hohn. Denn Ebert und Noske führten selber im Bündnis mit den Freikorps einen totalen Bürgerkrieg gegen alle Linken, die mehr wollten als einen parlamentarisch gemäßigten Kapitalismus. Das Ergebnis war, dass die alten Herrschaftsgruppen in Staat und Wirtschaft die politische Revolution unbeschadet überstanden und 15 Jahre später auch die Demokratie zerschlagen konnten. Ich denke, die Rolle der SPD 1918 ist hinreichend erforscht. Es gibt natürlich graduelle Unterschiede der Bewertung. Bleibt aber die Frage, was die SPD der Gegenwart, die wir kennen, von der damaligen unterscheidet und was nicht. Zum einen gibt es ja heute keine weiter bestehende oberste Heeresleitung und jedenfalls in Deutschland bisher auch noch keine paramilitärischen Freikorps. Die wichtigsten Ordnungskräfte sind heute die großen Kapitale selber. In der CDU schickt sich gerade der Deutschlandchef der weltgrößten Kapitalanlagefirma BlackRock an, Merkels Nachfolger zu werden. Für die SPD hat der Vizekanzler und Finanzminister Scholz Herrn Kukies, den deutschen Chef von Goldman Sachs, zum obersten Finanzmarktlenker gemacht. Das Bündnis mit den Kapitalmächtigen ist den heutigen Sozialdemokraten wichtig, wichtiger als Bündnisse mit protestierenden Bürgerinnen und Bürgern oder gar mit Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt. Wenn es um den Ordnungsfaktor Saudi-Arabien geht, dann schließt die deutsche SPD fest die Reihen mit der dortigen Monarchie und der heimischen Rüstungsindustrie. Anders als 1918 ist die Ideologie der heutigen Mehrheitssozialdemokraten nicht nur ordnungsliebend, sondern auch neoliberal. Das bedeutet die Abkehr von der Sozialstaatlichkeit, für die 1918-19 noch eingetreten wurde. Kapitalkonforme Sozialstaatsabwickler wie Schröder und Blair, Kern und Renzi, Hollande und Papandreou konnte es 1918 noch nicht geben. Zu den Gewerkschaften. Die freien Gewerkschaften waren sozialdemokratisch, aber sie spielten 1918 durchaus eine selbstständige Rolle. Parallel zum direkten Draht von Ebert mit Heereschef Gröner am 9. November gab es 6 Tage später das Stinnes-Legin-Abkommen, in dem die Spitzen der Gewerkschaften und der Unternehmerverbände vereinbarten, dass ab sofort der 8-Stunden-Tag gelten sollte. dass die Gewerkschaften als Tarifpartner anerkannt wurden und dass die Arbeiterräte in den Betrieben Mitspracherechte erhalten und behalten sollten. Dafür verzichteten die Gewerkschaften auf alle weitergehenden Forderungen nach Sozialisierung, wie sie in der Revolution von den Räten erhoben worden waren. Es war die Geburtsstunde der deutschen Sozialpartnerschaft. Anders als beim Bündnis von Ebert mit der alten Militärmacht mussten die Herrschenden hier reale Zugeständnisse machen. Der Fabrikdespotismus schien gebrochen, Wege zur Wirtschaftsdemokratie und zum Ausbau des Sozialstaats schienen geöffnet. Aber auch dieser Erfolg währte nur kurz. Die Arbeitgeber nutzten jede Gelegenheit zum Rollback. Der Acht-Stunden-Tag wurde schon 1923 gekippt und der Medienkapitalist Alfred Hugenberg, der das Stinnes-Legin-Abkommen 1918 mit unterzeichnet hatte, wurde im Januar 1933 Hitlers Wirtschaftsminister. Und heute? Der DGB hat vor ein paar Tagen einen Festakt mit den Arbeitgeberverbänden und einer Festrede des Bundespräsidenten Steinmeier zum Thema 100 Jahre Sozialpartnerschaft veranstaltet. Beklagt wurde vom DGB-Vorsitzenden Hoffmann, dass heute immer mehr Arbeitgeber aus der 1918 vereinbarten Tarifbindung aussteigen. Aber davon, dass es 1918 ein Fehler war, die private Kapitalmacht unangetastet zu lassen, war nicht die Rede. Was bleibt bis heute eigentlich unvollendet an der Revolution, an die wir heute denken? Ich denke, darüber können und müssen wir nachdenken, diskutieren und vielleicht auch streiten. Eine These wäre, dass damals eine Chance zur antikapitalistischen Weltrevolution ungenutzt blieb. Lenin und Trotzki hofften auf ein Überspringen des Funkens auf die entwickelten kapitalistischen Länder. Auch Liebknecht sprach hier in Berlin davon. Aber das war leider Illusion. In den entwickelsten kapitalistischen Ländern, England, Frankreich, USA, die gerade den Weltkrieg gewonnen hatten, gab es keine revolutionäre Stimmung. Nach einer anderen These wäre ein Rätesystem statt der parlamentarischen Demokratie die Vollendung der Revolution gewesen. Diese Idee entstand aus der revolutionären Erfahrung selber. Es waren stürmische und mitreißende Prozesse des Lernens, der Selbstermächtigung und der Emanzipation, die während der Revolution von 1918 an vielen Orten in Deutschland abliefen, völlig unerwartet angesichts der obrigkeitshörigen Verklemmungen im deutschen Politikbewusstsein. Anfangs folgte man den Sozialdemokraten als Sprechern und Deutern. Später, nachdem sie als Verbündete der alten Ordnung sich gezeigt hatten, nahmen Mann und Frau die eigenen Angelegenheiten vielerorts in die eigenen Hände. Diese Prozesse blieben unvollendet oder wurden brutal gestoppt. Solche Erfahrungen machten die Idee der Räte populär. Diese sollten ja nicht wie die Parlamentarier staatstragend agieren, sondern von ihrer Basis direkte Aufträge erhalten. Dennoch, ich denke, die Alternative Räte oder Parlament war für die Linke nicht zu gewinnen und die Räterepublik war auch als dauerhaftes Verfassungsmodell wenig überzeugend. Auch im revolutionären Russland hatte Lenin die Autonomie der Räte der Sowjets zugunsten einer zentralistischen Parteidiktatur abgeschafft. Ganz anders aber sieht es mit der Räteidee im wirtschaftlichen Bereich aus. Das Rätesystem hätte zum Hauptprinzip einer neuen Wirtschaftsordnung jenseits der Herrschaft des Großkapitals und auch jenseits bürokratischer Verstaatlichung werden können. In diese Richtung zielten ja auch die Bestrebungen vieler Arbeiterräte und der revolutionären Obleute hier in Berlin. Die Produzenten sollten die Leitung der Produktion selber in die Hand nehmen. Ein Teil dieser Ideen wurde in äußerst abgeschwächter Form in die Weimarer Verfassung aufgenommen, etwa die Bildung von Wirtschafts- und Sozialräten, aber in der Hauptsache blieben die Forderungen nach Abschaffung ja auch nur nach wirksamer Einschränkung der Kapitalmacht uneingelöst. Das rächte sich bitter. Ab 1930 waren die deutschen Kapitalisten stark und dreist genug, im Bündnis mit dem Hitlerfaschismus alle 1918 erkämpften Arbeiterrechte samt den Menschenrechten und der bürgerlichen Demokratie abzuschaffen. Insgesamt blieb die Revolution von 1918 vor allem deshalb eine unvollendete, weil sie es nicht schaffte, die sozioökonomische Herrschaft umzuwälzen, einfacher gesagt, die herrschende Klasse zu entmachten. Im Beamtenapparat und in der Justiz, im Militärapparat und bei den Großgrundbesitzern, bei den Eigentümern von Bergbau, Industrie und Banken, allesamt Kriegsgewinner, blieb alles beim Alten. Den Sozialdemokraten, die 1918 die Führungsrollen hatten, fehlte zu einer Entmachtungsstrategie meist schon der Wille und auf jeden Fall fehlte ihnen der Mut. Und heute wollen wir die unvollendete Revolution von 1918 vollenden? Und wenn ja, wie? Ich denke, es wäre vermessen, heute eine neue Republik auszurufen, denn die Verhältnisse sind leider nicht so. Und dies, obwohl wir heute noch besser wissen können als Akteure von 1918, dass eine menschenwürdige, gerechte Gesellschaft mit dem Fortbestand der kapitalistischen Wirtschaftsweise nicht vereinbar ist. Der Kapitalismus ist global geworden und er fährt daher mit seinem blinden Profitzwang nicht nur einzelne Länder, sondern die ganze Welt gegen die Wand. Sozial durch die extreme Steigerung von Ungleichheit, ökologisch durch die Vernichtung unserer Lebensgrundlagen und auch die direkte Vernichtungsgefahr durch Kriege ist nicht geringer geworden als vor 100 Jahren. Die politischen sogenannten Eliten und Parteien führen Diskurse über die Zukunft, aber kaum jemandem fällt dabei ein, eine Zukunft jenseits des Kapitalismus ernsthaft zu konzipieren. Die liberale Demokratie in Deutschland, erstmals vor genau 100 Jahren erkämpft worden, erlaubt uns immerhin, unsere Stimme zu erheben. Dabei sollten wir noch klarer als die Revolutionäre von 1918 eine antinationalistische, eine grenzüberschreitende Perspektive einnehmen. Alle Menschen auf der gesamten Erdkugel haben dasselbe Recht auf ein gutes Leben und gute Arbeit. Vorbilder für uns im Alltag und in der Politik waren die Revolutionäre von 1918 jedenfalls in einem Punkt. Wir können etwas tun, es lohnt sich. Widerspruch gegen angemaßte Autorität, Courage gegen die Frechheit der Chefs, Zusammenschluss mit anderen, die sich empören oder Grund zur Empörung haben, mit einem Wort, Mut vor Fürstenthronen war damals und ist heute gut und richtig. Und manchmal führt das auch dazu, dass nicht nur die Fürsten von den Thronen purzeln, sondern auch die Throne selber umstürzen. Dankeschön. Ihr hörtet eine Rede von Bodo Zeuner. Er ist ein Politikwissenschaftler und war bis 2006 Professor an der Freien Universität Berlin und dem dort angesiedelten Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, hat zahlreiche interessante Studien auch für Gewerkschaften veröffentlicht und redete am 9. November 2018 auf der Kundgebung 100 Jahre unvollendete Revolution. Die nächste Rednerin ist Doris Heinemann-Brok. Sie ist Gewerkschafterin aus Hamburg und auch sie hat die Auswirkungen der Revolution von damals bis heute in ihrer Rede zum zentralen Inhalt gemacht, eben aus einer mehr gewerkschaftlichen Perspektive. Ja, einen schönen guten Abend. Allerdings bin ich jetzt hier nicht im Auftrage von Verdi, sondern rede aus freien Stücken und ohne irgendwie im Hintergrund meine Gewerkschaft zu haben, die mich unterstützt oder vielleicht auch kritisiert. Wahrscheinlich würde sie mich eher kritisieren. Wie Bodo eben schon gesagt hat, auch ich kann mich an den Schulunterricht erinnern und ich weiß sehr wohl, dass über die Revolution 1918 so gut wie nichts gelehrt wurde. Wir wissen warum. 100 Jahre in der Geschichte, wissen wir alle, sind eine sehr kurze Zeit. 100 Jahre, in denen so vieles, was 1918 so hoffnungsvoll begann, so hoffnungsvoll in die Forderungen gelegt wurde und dafür gekämpft wurde, auch tatsächlich Verbesserungen, gute Verbesserungen herbeizuführen, wurden niedergeknüppelt, brutal niedergeknüppelt. Aber die Forderungen von 1918 sind heute noch so aktuell wie auch damals. Die Revolution, die infolge des Ersten Weltkriegs stattfand, mündete nach ihrer Zerschlagung, nach der Ermordung vieler Aktiver, über in die Zeit der Weimarer Verfassung und damit auch in die Gesetzgebung unserer Zeit. Als Gewerkschafterin liegt es nahe, über Mitbestimmung und über Forderungen und auch über die Realitäten heute zu sprechen. Aber nochmal zurück. Bereits 1891 konnten Arbeiterausschüsse auf freiwilliger Basis gegründet werden. Allerdings nur dort, wo es auch aktive Gewerkschaften gab. Das war zum Beispiel in der Druckindustrie. 1900 beschloss der Bayerische Landtag die Einführung von Bergarbeiterausschüssen. Und 1905 wurde im preußischen Berggesetz die Einführung von Arbeiterausschüssen in Bergbauunternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten ermöglicht. Während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1916 erkannte das deutsche Militär die Vorzüge der betrieblichen Mitbestimmung. Das Vaterländische Hilfsdienstgesetz von 1916 sah vor, dass in kriegsrelevanten gewerblichen Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern Arbeiterausschüsse gebildet werden. In der Weimarer Verfassung von 1919 wurde die Errichtung von Betriebsräten verankert und 1920 das Betriebsrätegesetz verabschiedet. Arbeiter, Angestellten, Betriebsräte, Räte, eine basisdemokratische Einrichtung, im reinen Sinne ja. Nach dem Ersten Weltkrieg bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte, die ersten am 4. November 1918 in Kiel. Im Januar 1919 stieg die Zahl der Räte erheblich an. Es gab Arbeiterräte in Berlin, in München, in Hamburg, in Bremen und auch im Ruhrgebiet. Mit der Idee der Räterepublik im marxischen Sinne war das Ziel der Sozialisierung der Schlüsselindustrien verbunden: Kohle, Eisen, Stahl und Banken. Am 9. November 1918, also morgen vor 100 Jahren, begann hier in Berlin die Revolution mit einem Generalstreik in den größeren Betrieben. Arbeiter- und Soldatenräte wurden gebildet, das Polizeipräsidium und andere strategisch wichtige Gebäude wurden besetzt. Wir wissen, dass weder die SPD noch die Gewerkschaften ein Interesse an einer Räterepublik hatten, zumal sie sich um den Verlust ihrer Einflussmöglichkeiten fürchteten. So wurde dann auch bereits nach Niederschlagung der Revolution, schon am 15. November, also wirklich nur 6 Tage danach, der sogenannte Stinnes-Legin-Pakt geschlossen, der eben ja auch schon ausgeführt wurde. Was wurde vereinbart? Die Anerkennung der Gewerkschaften als berufene Vertretung der Arbeiterschaft. Das Prinzip der kollektiven Tarifverträge. Die Einführung des 8-Stunden-Tages bei vollem Lohnausgleich, die in der Tat ja nicht lange gehalten hat. Arbeiterausschüsse und paritätische Schlichtungsausschüsse in Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten wurden vereinbart. Erstmalig wurden die Gewerkschaften von den Unternehmen als gleichberechtigte Vertragspartner anerkannt. Die Tarifautonomie der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen war ein bedeutender sozialpolitischer Erfolg in ihrem Sinne, der noch heute ein Eckpfeiler des Sozialstaats der BRD bildet. Es war ein geschicktes Angebot der Unternehmer an die Gewerkschaften, eine Sozialpolitik gegen Verzicht auf Sozialisierung anzubieten. Bei den Gewerkschaftsvorsitzenden stieß das Angebot auf breite Zustimmung, da sie die spontane Rätebewegung in den Betrieben als überflüssige und vor allen Dingen auch als gefährliche Konkurrenz ansahen, da dadurch ihre Daseinsberechtigung erheblich gefährdet war. Rosa Luxemburg teilte mit Lenin eine gewisse Geringschätzung der Gewerkschaften und ihrer Arbeit. In ihrer Schrift Sozialreform oder Revolution erklärte sie, die Gewerkschaften seien nichts als die organisierte Defensive der Arbeiterkraft gegen die Angriffe des Profits, als die Abwehr der Arbeiterklasse gegen die herabdrückende Tendenz der kapitalistischen Ökonomie zur stehenden Lohnrate zu verhelfen. Wie schon in der Weimarer Republik sind die heutigen Mitbestimmungsrechte erheblich eingeschränkt, da die vertrauensvolle und sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit sowohl im Betriebsverfassungsgesetz als auch in den Personalvertretungsgesetzen der Länder festgeschrieben ist. Es wird von Arbeit auf Augenhöhe gesprochen, die eine Gleichheit implizieren soll, die qua Gesetz zwar besteht, aber in der Realität eine gänzlich andere Sprache spricht. Ich wiederhole nochmal eben ein bisschen von dem Festakt, der vor einigen Tagen erst stattgefunden hat, nämlich Mitte Oktober mit dem DGB und den Arbeitgeberverbänden mit diesem wunderbaren Titel 100 Jahre Tarifautonomie. Wie ist es denn heute um die Tarifbindung in der BRD bestellt? Sie ist seit Jahren rückläufig. Wir erleben das jeden Tag, wir hören es immer wieder. im Handel, also einer Industrie, die uns alle betrifft, weil wir alle Kundinnen und Kunden sind. Im Handel sind nur noch ungefähr 30% aller Betriebe tarifgebunden. Auf dem Festakt scheuten sich die Arbeitgeber noch nicht einmal davon zu sprechen, wie sie, also die Arbeitgeber, das kann man sich gern auf der Zunge zergehen lassen, aus ihrer Perspektive die Tarifbindung wieder attraktiver gestalten können. Da scheut sich Arbeitgeberpräsident Kramer überhaupt nicht, sich dafür auszusprechen, mehr Flexibilität und mehr Öffnungsklauseln einführen zu wollen. Er, also das Kapital, stellt sich vor, Tarifverträge künftig in Modulen zu gestalten und Arbeitgebern und dem jeweiligen Betriebsrat die Aufgabe zu übertragen, gemeinsam zu entscheiden, welche Module sie in ihrem Betrieb anwenden wollen. Das Kapital scheut sich noch nicht einmal mehr, auf einer Veranstaltung mit den Gewerkschaften diesen deutlich zu erklären, dass man sie als Verhandlungspartner doch eigentlich gar nicht brauche. Mit Tarifautonomie hat das wenig bis gar nichts zu tun. Wie sieht es denn in den Betrieben aus und bei den Betriebsräten? Ich glaube, vorweg gesagt, ist es wichtig zu erwähnen, dass es viele, viele gute Betriebsräte, aktive Betriebsrätinnen und Betriebsräte gibt, die zum Wohle ihrer Belegschaften verhandeln und arbeiten und den Arbeitgebern auch deutlich ihre Grenzen aufzeigen. Aber es gibt auch die andere Seite. Fangen wir an mit dem sogenannten Co-Management. Arbeitnehmervertreterinnen lassen sich einfangen von ihren jeweiligen Arbeitgebern und freuen sich aufgrund der regelmäßigen Einbindung so sehr, dass sie tatsächlich auch Themen, die eigentlich die Arbeitgeberseite zu vertreten hat, in die Öffentlichkeit und in die Belegschaften hineintragen. Ich glaube, ein gutes Negativbeispiel sind dafür die Betriebsratsvorsitzenden von VW. Da werden Stellenabbaupläne des Konzerns vom Betriebsratsvorsitzenden in die Belegschaft kommuniziert. Ein No-Go. Da werden politische Entscheidungen, politische Veränderungen, zum Beispiel wie jetzt aktuell im Dieselskandal und dem Thema der Nachrüstung, vehement kritisiert. Das Besondere am Co-Management ist, dass die Betriebsräte, nämlich die Vorstände, in der Regel für ihre Arbeit gerne mit sehr hohen Gehältern belohnt werden und gerne auch mal mit gemeinsamen Reisen. Und da erinnern wir uns, glaube ich, wieder an Brasilien und an die wunderbaren Reisen an VW und Brasilien. Eine weitere Variante, die auch in vielen Branchen bekannt ist, dass Betriebsräte spärlich beteiligt werden. Mitbestimmungsrelevante Tatbestände müssen eingefordert, gegebenenfalls auch eingeklagt werden. Die Arbeitgeberseite setzt Maßnahmen einfach um und die Arbeitnehmervertretungen können dagegen zwar klagen, werden aber dann vor den Gerichten meistens auch noch mit Abfindungen, mit Vergleichen abgespeist, weil die Maßnahme ist ja schon umgesetzt. Die monetären Sanktionen, die in der Betriebsverfassung vorgesehen sind, sind viel zu niedrig und sind daher kein ausreichend abschreckendes Sanktionsmittel. Eine weitere bekannte Variante sind die extrem arbeitgeberfreundlichen gelben Gewerkschaften, die es auch heute noch oder wieder gibt. Hier werden seitens der Arbeitgeberverhandlungen mit den oft auch noch eigens und aus dem eigenen Unternehmen heraus gegründeten Gewerkschaften geführt und Abschlüsse getätigt. Somit umgeht die Arbeitgeberseite ganz bewusst die in den Betrieben vertretenen Gewerkschaften. Es gab einen kleinen Erfolg in der letzten Zeit, nämlich einzelnen christlichen Gewerkschaften wurde vor Gericht die Tariffähigkeit entzogen. Das ist ein Erfolg, der sehr mühselig war und der jetzt auch bedeutet, dass Abschlüsse neu getätigt werden müssen und das nicht nur zum Missfallen der Arbeitgeberseite, was ja eigentlich kein Problem wäre, sondern aber auch zum Missfallen größerer Teile der Belegschaften, die meinen, dass ihnen plötzlich irgendwelche scheinbaren Erfolge und Erhöhungen wieder weggenommen würden. Es gibt die totale Ignoranz von Arbeitgebern. Und auch da, glaube ich, kennen wir alle das Beispiel von Amazon. Ein Unternehmen, das sich nicht im geringsten um Mitbestimmung schert, nach Gutsherrenart Maßnahmen umsetzt. Amazon schüchtert Betriebsräte und Beschäftigte gleichermaßen ein. Überzieht sie mit ungerechtfertigten Abmahnungen und Kündigungen. Setzt Anschuldigungen in die Welt, die zwar der Realität entbehren, aber erstmal im Raum stehen und mit Mühen auf dem Klageweg revidiert werden müssen. So manch ein Beschäftigter, aber auch Betriebsräte sind diesem Gebaren nicht gewachsen. Selbstredend zahlen Unternehmen wie Amazon keine Tariflöhne. Kündigung von aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch Betriebsräten sind ein beliebtes Mittel, um die übrige Belegschaft einzuschüchtern, was leider oft, viel zu oft auch gelingt. Dazu kommt ein neuer, nein, nicht mehr neuer, aber inzwischen sehr viel häufiger genutzter Geschäftszweig, den Anwaltskanzleien für sich entdeckt haben. Kanzleien, die Unternehmen beraten und ihnen Wege aufzeigen, wie sie sich von ihren aktiven Betriebsräten trennen können und von unliebsamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da hagelt es Abmahnungen in abenteuerlicher Größenordnung. Es wird ausgesperrt und gekündigt. Teilweise werden sogar Detekteien auf aktive Betriebsräte angesetzt. Der Fall des Betriebsratsvorsitzenden Murat Güneş von der Hamburger Firma Neupark ist ein ganz bekanntes Beispiel dafür. Ihm wurden diverse fristlose Kündigungen ausgesprochen, gegen die er sich jedes Mal erfolgreich zur Wehr setzen konnte. Selbst bei Arztbesuchen, zum Beispiel nach einem Beinbruch, wurde er beschattet, ihm wurde gekündigt und mit heimlich aufgenommenen Fotos belegt, dass er doch eigentlich längst wieder arbeitsfähig sei und sich auf Kosten des Arbeitgebers eine freie Zeit gönne. Beispiele ließen sich zahlreich darstellen. Kommen wir zurück zum Anfang. Was ist von der Revolution aus 1918 übrig geblieben? Und wie lassen sich damals erhobene Forderungen wiederbeleben, erneuern? Ich glaube, wir müssen eines feststellen. Es fehlt der Arbeitnehmerschaft an Klassenbewusstsein. Dieses wiederherzustellen ist die erste Herausforderung. Es gilt, der Arbeitnehmerschaft wieder das Bewusstsein für die eigene Stärke zu wecken, in Erinnerung zu rufen, die Kraft des solidarischen Handelns und Kämpfens wieder zu spüren, Erfolge zu feiern und politische Verantwortung in die eigenen Hände zu legen. Das soll die Aufgabe für uns alle sein. Für solidarisches Handeln, für gemeinsames Kämpfen und für ein selbstbewusstes Klassenverständnis eintreten. Denn die Profite der Unternehmen erarbeiten wir, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ihr habt eine Sondersendung zum Anlass des 100. Jahrestags der Revolution, die in Deutschland den Ersten Weltkrieg beendete und für wenige Jahre auch das Kapital ein wenig zähmte, bevor sie dann mit den Faschisten um Hitler herum zurückschlugen. Am 8. November, also einen Tag vor dem Jahrestag dieser Novemberrevolution, wie sie genannt wird, gab es eine Kundgebung auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor in Berlin. Und gerade hattet ihr eine Rede von Doris Heinemann-Brooks gehört. Sie ist Gewerkschafterin bei Verdi in Hamburg. Als letztes wollen wir von dieser Kundgebung noch eine Rede von Rolf Becker abspielen, auch er Verdi-Mitglied und aktiv in der DJU, in der Deutschen Journalistenunion. Und das hört ihr jetzt. Seid herzlich begrüßt. Hab Dank für euer Kommen. Ich hoffe, künftig werden wir mehr. Wenn ihr erlaubt, mache ich eine kleine Ansage vorab. Es sind hier einige auf dem Platz, die Handzettel verteilen für eine Veranstaltung am 9. Dezember, am gleichen Ort hier, eine Veranstaltung zum 37. Jahrestag der Haft von Mumia Abu Jamal, dem Gefangenen in den USA. Zu Unrecht Inhaftierten, langjährig im Todestrakt, wo ich ihn noch besucht habe. Die Kundgebung wird stattfinden dort drüben vor der US-amerikanischen Botschaft hier in Berlin. Mumia ist seit 37 Jahren in Haft, über 28 Jahre davon im Todestrakt. Nicht, weil ihm irgendein Verbrechen vorgeworfen, es wird ihm vorgeworfen, aber nicht nachgewiesen. Einzig und allein deshalb, weil er sich auf Seiten der afroamerikanischen Mitbürger in den USA am Widerstand beteiligt hat, als Journalist den Stimmlosen eine Stimme gegeben hat, bis heute nicht aufhört, gegen rassistische Benachteiligung und für eine klassenlose Gesellschaft zu kämpfen. Unterschrieben ist das Flugblatt mit, und das teile ich, Freiheit für Mumia Abu Jamal, weg mit der Todesstrafe, Abschaffung der Sklaverei. Zurück zum Anlass unseres Treffens. Vorhin war von Bodo Zeuner die Rede von den Sesseln, die geräumt werden mussten, vom Kaiser, von Herzögen und so weiter, 1918. Ich denke, wir müssen heute die Frage stellen, wen wir von den Sesseln holen müssen. Dazu ein Hinweis. Am 16. Oktober, also vor 2 Wochen oder 3 Wochen, beging hier in Berlin der Deutsche Gewerkschaftsbund, der DGB, und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, gemeinsam das 100. Jubiläum der Deutschen Sozialpartnerschaft da drüben im Deutschen Historischen Museum. Anlass: vor 100 Jahren erkannten die Unternehmer im sogenannten Stinnes-Legin-Abkommen, Legin war damals Vorsitzender oder nicht nur Vorsitzender, er war Gewerkschaftsfunktionär und gleichzeitig Reichstagsabgeordneter. Da erkannten die Unternehmer die Gewerkschaften als wörtlich berufene Vertretung der Arbeiterschaft an und als gleichberechtigte Tarifpartner. Doris ist da schon darauf eingegangen. Einladende bei dieser Veranstaltung jetzt, wo gefeiert wird, was nicht gefeiert werden dürfte. Einladende der DGB Vorsitzende Rainer Hoffmann und Ingo Kramer, Präsident der Arbeitgeberverbände. Zitat von Rainer Hoffmann: eigene Interessen klar benennen, Konflikte nicht scheuen, trotzdem fair bleiben und am Ende zum Konsens kommen. Das ist gelungene Sozialpartnerschaft. Ich interpretiere das nur im Hinblick auf ein Wort: fair bleiben. Gemeint kann nur sein, die bürgerliche Ordnung weiterhin respektieren. Fair bleiben gegenüber der weiterhin respektierten herrschenden Klasse. Runter vom Sessel. Vorausgegangen war die Entscheidung der SPD, die eigene Historikerkommission abzuschaffen, die zum Thema Novemberrevolution im November 1918 Stellung beziehen wollte. Die Festrede bei der eben genannten Veranstaltung hielt kein anderer als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Man merkt, was der herrschenden Klasse das Bündnis mit solchen Vertretern, wie wir sie im Moment an der Spitze des DGB haben, wert ist. Unausgesprochenes Motto: lieber Betriebsräte, 8-Stunden-Tag und Sozialpartnerschaft als eine Revolution. Unterschlagene, uminterpretierte, verfälschte Fakten und Zusammenhänge. Einige Zitate dazu. Internationaler Sozialistenkongress Stuttgart, August 1907. Da erklärt die deutsche Sozialdemokratie vereint mit den sozialistischen und sozialdemokratischen anderen Bruderparteien in Europa. Wörtlich: der Kongress stellt aufs Neue fest, dass der Kampf gegen Militarismus nicht getrennt werden kann von dem sozialistischen Klassenkampf im Ganzen. Kriege liegen im Wesen des Kapitalismus. Sie werden erst aufhören, wenn die kapitalistische Wirtschaftsordnung beseitigt ist. Alles vergessen. 1912, Basel, ein weiterer internationaler Sozialistenkongress. Es fanden sich ein die Delegierten und Arbeitenden einer Anzahl von weit über 10.000 aus allen Ländern Europas. Louis Aragon dazu: eine Hoffnung, die betrogen werden sollte. Und noch am 25. Juli 1914. Man muss die SPD und diejenigen, die dieses Datum übergehen oder verfälschen, daran erinnern. Am 25. Juli, 10 Tage vor Kriegsbeginn, vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ruft der SPD-Vorstand auf zu Massenprotesten gegen den drohenden Weltkrieg. Wörtlich: Parteigenossen, wir fordern euch auf, sofort in Massenversammlungen den unerschütterlichen Friedenswillen des klassenbewussten Proletariats zum Ausdruck zu bringen. Gefahr ist im Verzuge, der Weltkrieg droht. Die herrschenden Klassen, die euch im Frieden knebeln, verachten, ausnutzen, wollen euch als Kanonenfutter missbrauchen. Wir wollen keinen Krieg, hoch die internationale Völkerverbrüderung. Und 10 Tage später, was dann? folgt der gleiche Parteivorstand einem Kaiser, der erklärt hat, er kenne keine Parteien mehr, er kenne nur noch Deutsche. Scheidemanns Begründung für den Schwenk im Namen der SPD-Führung: Deutschlands Existenz steht auf dem Spiel. Die Entente-Mächte und mit ihnen die irrgeleiteten Führer unserer sozialistischen Parteien des feindlichen Auslandes erklären immer wieder, es gilt, Deutschland niederzuringen. Dagegen müssen wir das deutsche Volk schützen. Johann Knief, ein Bremer Revolutionär, dazu am 23. August 1914. Nicht die Arbeiterbewegung hat eine Niederlage erlitten, sondern ihre Führerschaft. Die hat dafür gesorgt, dass die Sozialdemokratie aufgehört hat zu existieren. Die Masse selbst wird sich ihre Bahn brechen müssen. Ihre Führer sind erledigt. Bislang wurde die Rechnung ohne die Massen gemacht. Die Massen aber werden Forderungen stellen. Es lebe die Zukunft. Auch das wird enttäuscht. Und Karl Liebknecht, ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, auf einer Versammlung der SPD in Berlin-Neukölln im Januar 1915, eine Organisation, und wäre sie die riesenhafteste an Zahl und materiellen Mitteln, die im entscheidenden Moment versagt, ist damit zusammengebrochen. Eine oppositionelle Kampforganisation, die sich im entscheidenden Moment freudig der Regierungskuratel unterstellt und unter der Pickelhaube des Belagerungszustandes wohnlich einrichtet, hat aufgehört, als oppositionelle Kampforganisation zu existieren. Rosa Luxemburg, inzwischen tobt der Erste Weltkrieg, das millionenhafte Massenanschlachten der Proletarier europäischer Länder, die gegeneinander aufgehetzt wurden. Rosa Luxemburg aus ihrer Broschüre Die Krise der Sozialdemokratie am 2. Januar 1916. Geschändet, entehrt, im Blute wartend, von Schmutz triefend, so steht die bürgerliche Gesellschaft da. So ist sie. Nicht, wenn sie geleckt und sittsam Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden, Rechtsstaat mimt. Nein, als reißende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit. So zeigt sie sich in ihrer wahren Gestalt. Und weiter in ihrem Text, wenige Zeilen später: Mitten in diesem Hexensabbat vollzog sich eine weltpolitische Katastrophe, die Kapitulation der internationalen Sozialdemokratie. Sich darüber zu täuschen, sie zu verschleiern, wäre das Törichtste, das Verhängnisvollste, was dem Proletariat passieren könnte. Ich denke, ein Satz, der bis ins Heute reicht. Kurt Tucholsky, 1918: Sie ziehen zurück. Wozu sind Sie hinausgezogen? Für wen? Für die Bankhalter eurer Kriege. Für die Bankhalter eures Friedens. Zum 8. Januar, der schon angesprochen worden, 1919, den fälschlicherweise sogenannten Spartakusaufstand. Ich will versuchen, den Hintergrund aufzuzeigen. Übergangen oder unterschlagen bis heute. Am 4. Januar 1918, da hatte, also 4 Tage bevor hier in Berlin das Niederringen von Spartakus seine Durchführung findet, da hatte der Rat der Volksbeauftragten den Berliner Polizeipräsidenten Eichhorn von der USPD abgesetzt. Anlass: Eichhorn hatte sich aus der Sicht der SPD-geführten Regierung als unzuverlässig erwiesen, Er hatte sich geweigert, auf revolutionäre Arbeiter schießen zu lassen und denen sogar durch Zugang zu Waffendepots verholfen, sich selber zu bewaffnen. Folgerichtig empfand das Berliner Proletariat und das, was angereist war an Matrosen und so weiter, diese Absetzung als einen konterrevolutionären Akt. Hunderttausende demonstrierten am 5. Januar hier in Berlin. Es war also die Provokation der Herrschenden, die zu diesen Aktionen in Berlin und im Reich führten. Am 8. Januar ließ die Berliner Regierung, die SPD-Regierung, den Spartakusaufstand niederschlagen. Paul Fröhlich dazu, ein Genosse der KPD damals. Die Wahrheit ist, dass die Januarkämpfe von der Leitung der Konterrevolution mit Umsicht und Entschlossenheit vorbereitet und mit Tücke herausgefordert worden sind. Sie entsprangen einem ebenso teuflischen Plan, einem Plan, wie er in der modernen Geschichte ohne Beispiel war und erst in den politischen Künsten des Faschismus seinesgleichen gefunden hat. Wir erinnern uns, mehr als 5000 verloren ihr Leben, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, viele andere, Jogisches und so weiter, wurden ermordet. Es folgten dann Anläufe, die ebenfalls niedergeschlagen wurden, ich tippe sie nur an, die Bremer Räterepublik vom 10. Januar bis 4. Februar 1919, der Generalstreik in Berlin im März, im Ruhrgebiet, in Mitteldeutschland, die Münchner Räterepublik im April. Der Sozialismus war damals die große Hoffnung der arbeitenden Massen. Hoffen auf ein Ende von Ausbeutung, Armut, gesellschaftlicher Ausgrenzung. Sie vertrauten dem Versprechen ihrer Vertreter im Rat der Volksbeauftragten. Sozialisierung marschiert. 8-Stunden-Tag, ist alles schon erwähnt worden, Anerkennung der Gewerkschaften, Durchsetzung des Frauen, Wahlrecht, Frieden und Demokratie. Kurt Tucholsky, der das alles sehr genau hier aus Berlin verfolgt hat. Ich will Ihnen erklären, wer für die Nachwelt gefälscht hat. Ihnen erklären, wer täglich fälscht, wer lügt, leugnet, Akten stiehlt, Briefe vernichtet, Dokumente unterschlägt. Es sind der Bürger und seine Angestellten, der Kriegsknecht, der Wächter der Börse, der Diplomat, der bezahlte, feile Universitätsprofessor. Wir haben ein Reichsarchiv, heute ist es ein Bundesarchiv, bezahlt vom Geld der Allgemeinheit. Ein Archiv, das lügt, lügt, lügt. Glauben Sie ihm kein Wort. Wir haben Professoren, die lehren auf den Universitäten Geschichte. Aber sie lehren die Wahrheit nicht, weil sie entweder die Wahrheit nicht kennen oder sie kennen sie und wagen nicht, sie zu lehren. Denn diese Wahrheit wäre den Interessen der Auftraggeber abträglich. Glauben Sie denen nicht. So ist es nicht gewesen. Schreiben Sie, sagen Sie, wie es gewesen ist. So und so war es. Und auch, man hat uns gequält, gepeinigt, gemartert, belogen. Die Vergangenheit klagt an. Unsere Stimmen steigen noch aus der Erde auf. Wie war es? So war es. Novemberrevolution, begonnen von der Arbeiterklasse als soziale Revolution, geendet als bürgerlich unvollendete Revolution. Am Ende des reformistischen Weges stand nicht nur die Zertrümmerung der sozialen Errungenschaften der Novemberrevolution, sondern die Beseitigung der parlamentarischen Demokratie selbst 1933. Trotz aller Anbiederungsversuche der SPD und des ADGB, ich erinnere an den Aufruf zur Teilnahme am Nazi-Aufmarsch am 1. Mai 1933. Es endete der Weg des Reformismus mit der Zerschlagung der Gewerkschaften und der SPD selbst. Alles vergessen da oben? Die Faschisten zerschlugen die Arbeiterbewegung, stellten die Volksgemeinschaft her auf reaktionärer Basis, führten den Revanchekrieg, dessen Hauptziel in der Vernichtung der Sowjetunion und der internationalen kommunistischen Bewegung stand. 1945, nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg, dem vergeblichen Versuch, das Resultat des Ersten Weltkrieges zu korrigieren, konnte die Nachkriegsordnung nicht, wie nach 1918, durch eine offene Klassenauseinandersetzung um die Macht im Staat geregelt werden. Sie wurde bestimmt durch die gegensätzlichen Interessen der Besatzungsmächte, vor allen Dingen zwischen Ost und West. In den Westzonen wurden beispielsweise die Gewerkschaften erst zugelassen, nachdem durch den Einfluss rechter Sozialdemokraten deren sozialpartnerschaftliche Ausrichtung gesichert war. Gewerkschafter wurden damals in die USA geflogen, geschult und dann durften sie hier die Arbeit aufnehmen. All das ist belegt. Seit dem Ende, ich komme in Richtung Schluss, der sozialistischen Staaten scheint der Weg offen für die deutsche Bourgeoisie, von der ökonomisch stärksten auch zur politischen Führungsmacht in Europa zu werden. Folgerichtig 1999 die militärische Beteiligung am Krieg gegen Jugoslawien. Und unter Beteiligung der BRD konnten sich NATO und EU inzwischen auch die ehemals sozialistischen Staaten Osteuropas einverleiben. Zu den heute drohenden Auseinandersetzungen bei anderer Gelegenheit. Ich komme nochmal zurück auf diese Feier, diese schändliche Feier von DGB und BDA, also von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Um den Kapitalismus damals zu retten, hatten der Großindustrielle Hugo Stinnes zusammen mit dem Gewerkschaftsfunktionär und dem Reichstagsabgeordneten Karl Ligin am 15. November ein Abkommen geschlossen, das bis heute Grundlage für das Tarifsystem in Deutschland ist. Die Arbeitenden wurden durch ihre Führung in SPD und Gewerkschaft veranlasst, auf die Revolution zu verzichten, zugunsten sozial erträglicher Arbeitsbedingungen. Die Kräfte, ihnen das Gegenteil, das das folgen würde, klarzumachen, reichten leider nicht aus. Vorausgegangen war noch ein weiterer Pakt der SPD, der Ebert-Gröner-Pakt, ein Pakt zwischen der SPD-Führung und der obersten Heeresleitung, um die revolutionäre Bewegung gegebenenfalls militärisch niederringen zu können, was zum Beispiel bei den Räteregierungen in Bremen und München in bestialischer Weise erfolgt ist. Auf der Webseite des DGB heute wird das Stinnes-Legin-Abkommen bezeichnet wörtlich als entscheidender Beitrag zur Zähmung des Kapitalismus und zur Demokratie in der Wirtschaft. Wörtlich. Ein Zitat von einem Gewerkschaftskollegen, Hermann Zoller aus der IG Medien, der SPD näher steht als dem, sagen wir mal, politisch engagierten Flügel, aber engagiert innerhalb der SPD. Ich habe mich gefreut, von ihm folgende Kritik zu lesen. Die Gewerkschaftsführung, bezogen auf diesen auf diesen Tag, dieses Treffen zwischen Arbeitgebern und DGB. Die Gewerkschaftsführung müssten doch wissen, wie Sozialpartnerschaft heute aussieht. Zerfall der Tarifverträge, Löhne, die der wirtschaftlichen Entwicklung weit hinterherhinken, versteckte Arbeitslosigkeit, zunehmende Teilzeitarbeit, Arbeit auf Abruf, Millionen unbezahlter Überstunden, immer mehr unsichere Arbeitsplätze, Rentenverkürzung im großen Stil, Wohnungsnot, Lehrermangel, nicht zuletzt das menschenverachtende Hartz-IV-Regime. Wissen wir denn nicht, dass das Unternehmerlager das Streikrecht gern noch weiter einschränken würde? Erleben wir statt sozialem Ausgleich nicht eher eine Zeit der Diktatur, der Renditeerwartungen des Kapitals? Ich denke, das Beispiel von Zoller ist ein Beispiel dafür, für das beginnende Nachdenken in den Betrieben und in der Arbeiterschaft. Und ich denke, da werden wir anknüpfen müssen. Politisch zur zeitentsprechenden Weiterführung dieses Paktes zwischen SPD-Führung und oberster Heeresleitung noch im Gewand der NATO weitergeführt und zum erneuten Irrlauf der Massen, dem wir als, ich sag mal, linksorientierte, egal welcher Parteigruppierung und so weiter wir angehören, zu dem wir als linksorientierte leider Gottes noch nicht in der Lage sind, übergreifend dem entgegenzutreten. Dazu mit Bertolt Brecht ein Hinweis. Damit höre ich auch auf. Ich zitiere jetzt wörtlich Brecht. Die Geschäfte des Kapitalismus sind nun in verschiedenen Ländern. Ihre Zahl wächst, ohne Roheit nicht mehr zu machen. Manche glauben noch, es ginge doch. Aber ein Blick in ihre Kontobücher wird sie früher oder später vom Gegenteil überzeugen. Das ist nur eine Zeitfrage. Die große Wahrheit unseres Zeitalters, mit deren Erkenntnis noch nicht gedient ist, ohne deren Erkenntnis aber keine andere Wahrheit von Belang gefunden werden kann, ist es, dass unser Erdteil in Barbarei versinkt, weil die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln mit Gewalt festgehalten werden. Was nützt es da, etwas Mutiges zu schreiben, aus dem hervorgeht, dass der Zustand, in dem wir versinken, ein barbarischer ist? Was wahr ist, wenn nicht klar ist, warum wir in diesen Zustand geraten? Wir müssen sagen, dass gefoltert wird, weil die Eigentumsverhältnisse bleiben sollen. Freilich, wenn wir dies sagen, verlieren wir viele Freunde, die gegen das Foltern sind, weil sie glauben, die Eigentumsverhältnisse könnten auch ohne Foltern aufrechterhalten werden, was unwahr ist. Wir müssen die Wahrheit sagen über die barbarischen Zustände in unserem Land, damit das getan werden kann, was sie zum Verschwinden bringt, nämlich das, wodurch die Eigentumsverhältnisse geändert werden. Die Eigentumsverhältnisse heute konkretisieren sich in den Konflikten, im zunehmenden Elend im Land, in der Aushöhlung der Arbeitsbedingungen, in Kündigungen, in unterbezahlter Arbeit, Leiharbeitsverträgen und so weiter. Sie konkretisiert sich in dem, was auf dem Mittelmeer geschieht mit den Flüchtlingen, die da mit 30 oder 50.000 auf dem Grund gelandet sind. Sie konkretisiert sich in Fragen wie dem Israel-Palästina-Konflikt. Sie konkretisiert sich in der schonungslosen Ausplünderung dieses Planeten. Wir werden all das nur lösen, wenn wir uns zusammenfinden in der Frage, wie ändern wir die Eigentumsverhältnisse. Ich danke euch. So, ihr hörtet Auszüge von Reden von Rolf Becker, Doris Heinemann-Brooks und Bodo Zeuner gehalten auf einer Kundgebung am 8. November 2018 am Brandenburger Tor in Berlin unter dem Motto 100 Jahre unvollendete Revolution. Ich hätte jetzt gerne noch den Song der Tonscheine Scherben gespielt aus dem Weg Kapitalisten, denn die letzte Schlacht gewinnen wir. Aber leider rennt uns die Zeit davon. Ich kann nur noch auf unseren Podcast verweisen. Den findet ihr auf unserem Weblog www.radioaktivberlin.blogsport.de. Und das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er frei ist. Macht's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather. And an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America,